haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Bestseller. Erster Teil. Klienten soll man weder nach ihrem Namen noch nach ihrem Äußeren beurteilen. Hätte ich das bei meiner neuen Klientin getan, wäre mir einiges erspart geblieben. Sie hieß Jasmine Birnstiel und sie sah aus wie ein mit zu viel Schmuck behangener Weihnachtsbaum. Da es schon beinahe Sommer war, suchte ich in meinen Gedanken nach einem anderen Vergleich, fand aber keinen. Frau Birnstiel war mir behilflich. Ich sehe mich in der Tradition von Virginia Woolf. Und ich sehe mich in der Tradition der Melonis. Ich meinte das literarisch. Und ich wörtlich. Theoretisch könnte ich heute sterben, aber das würde mir nichts ausmachen, denn ich habe ein großartiges Buch geschrieben. Damit kann ich leider nicht dienen. Deshalb muss ich noch ein wenig weiterleben und Geld verdienen. Sie sagten, dass Sie sich bedroht fühlen. In meinem Buch kommen Personen vor, die sich wiedererkennen. Sie haben einen Schlüsselroman geschrieben. Ich habe einen Bestseller geschrieben. Über die Liebe, den Tod und über andere Widerwärtigkeiten des Lebens. Haben Sie Drohungen erhalten? Nein, aber ich erwarte Attentate und Überfälle. Und wen verdächtigen Sie? Meine Ex-Lover. Sie kommen in dem Buch nicht gut weg. Sie haben Ihre Sexgeschichten veröffentlicht. Ich habe ein aufklärerisches Buch geschrieben. Es musste endlich jemand die Wahrheit erzählen. Über Ihre Ex-Liebhaber? Sie sind Männer. Und ich nehme sie als exemplarische Beispiele dafür, dass Männer die Kreativität der Frau töten. Das hat bei Ihnen aber offenbar nicht funktioniert. Meine Kreativität lässt sich nicht töten. Sie ist stärker als alles andere. Männer versuchen, die Kreativität der Frauen auszusaugen und dann daraus große Werke zu machen. Hinter jedem männlichen Kunstwerk steckt eine ausgesogene Frau. So ist es. Und weil ich diese Wahrheit ans Licht bringe, bin ich in Gefahr. Vielleicht sollten wir uns jetzt einmal den Saal ansehen, in dem Sie lesen. Der Attentäter könnte sich versteckt haben. Sie gehen voraus und inspizieren. Sorgen Sie dafür, dass genug Mineralwasser bereitsteht. Und ein Aschenbecher. Ich rauche zwar nicht mehr, aber ein Aschenbecher vermittelt mir das Gefühl von Geborgenheit. Und denken Sie sich eine gescheite Frage aus. Wenn viele Leute anwesend sind, getraut sich zuerst niemand zu fragen. Sie werden für mich das Eis brechen, Maloney. Geben Sie mir Ihre Handynummer, damit ich Sie erreichen kann, wenn mich jemand überfällt. Sie notierte sich meine Handynummer auf der Innenseite ihrer linken Hand. Ich verließ das Restaurant und überquerte die Straße. Die Lesung fand in einer kleinen Bibliothek statt. Ein älterer Mann saß bereits da und kämpfte gegen seine Müdigkeit. Ich schaute mich um, entdeckte aber weder Bomben noch Pistolen. Als meine Klientin eintraf, warteten 5 Zuhörerinnen und der inzwischen eingenickte ältere Herr auf den Beginn der Lesung. Es freut mich, Sie zu diesem spannenden Anlass begrüßen zu dürfen. Frau Birnstiel hat ein Buch geschrieben, das von der Kritik sehr kontrovers aufgenommen wurde. Es ist ihr gelungen, ich zitiere, auf literarisch höchst anspruchsvolle Art den alltäglichen Konflikt zwischen den Geschlechtern auf eine die Gesellschaftsstruktur widerspiegelnde Ebene zu hieven. Ende Zitat. Frau Birnstiel wurde am 23. Oktober 1970 in Grünwil geboren. Es geht niemanden etwas an, wie alt ich bin. Dann lassen Sie uns mit der Lesung beginnen. Wecken Sie diesen Mann auf. Das geht nicht. Das ist der Herr Scheurer von der Bibliothekskommission. Ich lese Kapitel 3. Jedes Mal, wenn Reto in mich eindrang, spürte ich, wie einige Seiten meines ungeschriebenen Buches aus mir herausgesaugt wurden. Es geht nicht. So kann ich nicht lesen. Hervorragend. Einmalig bewundernswert. Ich glaube, nach diesem eindringlichen Leseabenteuer gibt es unzählige Fragen, die wir gerne der Autorin stellen möchten. Na, nur zu, keine Hemmungen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Vielleicht wird Frau Birnstiel in einem Jahr bereits so berühmt sein, dass Sie es bereuen werden, ihr heute Abend keine Frage gestellt zu haben. Mich würde interessieren, ob Frau Birnstiel beim Schreiben an ihre Leser denkt. Und wenn nicht, ob sie beim Schreiben überhaupt an etwas denkt. Nun, der kreative Prozess ist höchst kompliziert. Das lässt sich nicht in ein paar Sätze fassen. Wie Jean Simon de Beauvoir sagte... Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Frau Birnstiel hat sich bereit erklärt, ihr Buch zu signieren. Ich danke Ihnen im Namen der Bibliothekskommission für den spannenden Abend. Das war schon alles. Kein Schuss, keine Bombe, nicht mal ein fluchender Ex-Lover. Ich bin erledigt. Ich brauche dringend eine Zigarette. Soll ich welche holen? Ich brauche dringend frische Luft. Ich hole mir selber welche. Ich habe ja Ihre Handynummer, falls was ist. Sie entschwand und ich wunderte mich darüber, wie einfach man heutzutage als Privatdetektiv sein Geld verdienen konnte. Die Frau wollte beschützt werden, weigerte sich aber, ihren Beschützer ständig um sich zu haben. Herr Blatter packte derweil ein kleines Kofferradio aus und stellte es auf einen kleinen Tisch. Der Bibliotheksleiter war noch immer nicht erwacht. Ich nutze jede freie Minute. Eines Tages werde ich eine Botschaft vernehmen. Melden sich die Außerirdischen durch das Radio? Nicht die Außerirdischen. Das ist völliger Unsinn. So etwas glauben nur Dummköpfe. Auf den Kurzwellen kann man Botschaften aus dem Jenseits vernehmen. Das ist erwiesen. Im Jenseits gibt es eine eigene Radiostation. Dann lohnt es sich ja gar nicht zu sterben, wenn man sich danach die gleichen unsäglichen Moderatoren anhören muss. Die Toten benutzen die Radiowellen, um ihre Botschaften zu übermitteln. Manchmal sind es nur Worte, manchmal ganze Sätze. Und die klingen dann alle ziemlich ausländisch, je nach Sender und Sendeleistung. Nein, nein, das ist alles wissenschaftlich fundiert. Ich suche nur auf jenen Frequenzen, auf denen keine Radiostationen senden. Die Botschaften sind manchmal verschlüsselt oder werden rückwärts gesprochen. Weil man im Jenseits sonst vor Langeweile umkommt. Wer sein Leben umfassend leben will, muss sich mit dem Diesseits und dem Jenseits befassen. So gesehen lebe ich mein Leben mehr als umfassend. Ich habe sogar das Abseits studiert. Gehen Sie jetzt. Die Kurzwellen werden Herrn Scheure demnächst aufwecken. Und dann kann auch ich nach Hause gehen. Tatsächlich regte sich der ältere Herr in seinem Stuhl. Er gab Grunzlaute von sich und kippte beinahe seitlich vom Stuhl, fing sich aber auf und erhob sich. Er wunderte sich darüber, dass die Lesung noch nicht begonnen hatte. Ich ging an die frische Luft und suchte nach meiner rauchenden Klientin, fand sie aber nicht. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Ein Mann beobachtete mich und sprach mich an. Suchen Sie jemanden? Vielleicht eine junge Frau? Wer tut das nicht um diese Zeit? Oh, habe gesehen, wie sie verschleppt wurde. Wer wurde verschleppt? Junge Frau. Sah ganz gut aus. Rauchte am Straßenrand und dann kam der Wagen. Eine alte Limousine. Tür ging auf und die Frau war weg. Jemand hat die Frau entführt? Sah so aus. Metall leuchtete, wahrscheinlich eine Pistole. Man hat sie bedroht und gezwungen einzusteigen. Haben Sie sich das Kennzeichen des Wagens gemerkt? Oh, merke mir nichts. Will nichts mit der Polizei zu tun haben. Bin auf Hafturlaub. Eine Zeugenaussage kann einem Häftling auf Urlaub nichts anhaben. Ich bin schon lange auf Hafturlaub. 2 Jahre. Ja, muss jetzt gehen. Nichts von gut. Können Sie mir vielleicht 500 Franken für die Notschlafstelle borgen? Ist die neuerdings im Hotel Dolda untergebracht? Ich bin auch bewaffnet. Schieße nicht gerne. 500 Franken, mehr will ich nicht. Er zeigte mir seine Pistole, ein eindrückliches, wenn auch eher kleines Ding. Ich händigte ihm den Vorschuss aus, den mir Frau Birnstiel gezahlt hatte, und schaute ihm nach, als er in der dunklen Nacht verschwand. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, laut fluchen. Ich verbrachte die halbe Nacht damit, nach Zeugen der Entführung zu suchen oder etwas über den Verbleib meiner Klientin in Erfahrung zu bringen. Als ich mich halbtot unter meinen Schreibtisch legte, war ich keinen Schritt weitergekommen. Am nächsten Morgen besuchte ich den Verleger von Frau Birnstiels Bestseller. Ein Bestseller. Na ja, schön wäre es ja, aber leider verkauft sich Frau Birnstiels Buch überhaupt nicht. Und weshalb weiß die Autorin nichts davon? Sie will es nicht wahrhaben. Bis gestern wurden 456 Exemplare verkauft. Beinahe gleich viel gingen gratis an Zeitungen und Kritiker. Das Buch läuft nicht. War das nicht absehbar, Herr Tanner? Frau Birnstiel machte auf mich nicht den Eindruck einer außergewöhnlichen Begabung. Das sieht man einem Menschen nicht an. Natürlich gibt es auffällige Genies. Es gibt aber auch unauffällige, die ganz normal sind, ganz normal aussehen, aber Ungewöhnliches leisten. Als Verleger gehe ich bei jedem Buch das Risiko ein, dass es ein Flop wird. Ein sicherer Erfolg ist nur die Bibel. Und der Rechtschreibeduden. Und die Bekenntnisse von Prominenten. Ach, der Markt ist übersättigt mit Bekenntnissen. Bekenntnisse und all diese wilden oder frechen Frauen. Es kommt alles im Dutzend. Jetzt gab es diesen Erfolg mit der weißen Masai. Ja, und was ist die Folge? Auf meinem Schreibtisch stapeln sich Manuskripte von Frauen und Männern, die etwas mit Eskimos, Pygmäen, Außerirdischen und Appenzellern hatten. Frau Birnstiel ist seit ihrer Lesung gestern Abend wie vom Erdboden verschluckt. Ja, das muss nichts bedeuten. Frau Birnstiel fliegt manchmal spontan nach New York, Paris oder Mailand und schickt mir anschließend die Rechnung, weil sie glaubt, dass alles der Promotion ihres Buches dient. Und wenn Frau Birnstiel tatsächlich entführt wurde? Dann ist das ein Fall für die Polizei. Es sei denn, Sie möchten ein Buch darüber schreiben. Dann sind Sie bei mir richtig. Können Sie schreiben oder möchten Sie das Buch von einem Ghostwriter schreiben lassen? Ich schreibe nur Rechnungen und ab und zu einen Bericht. Ich bin mir sicher, dass Frau Birnstiel in den nächsten Tagen wieder auftauchen wird. Mit einem unendlich langen Spesenbeleg. Er erzählte mir einige Schauergeschichten aus seinem Berufsalltag. Irgendwie erinnerte mich das an einen stadtbekannten Polizisten. Als ich diesen aufsuchte, war er damit beschäftigt, seine Brille zu putzen. Vor einer Stunde war bereits eine junge Frau hier, die angeblich weiß, wo sich eine andere Frau aufhält, die aber gar nicht vermisst wird. Und diese andere Frau heißt nicht zufällig Yasemin Birnstiel? Kann schon sein, Malone. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich um ausgefallene Namen zu kümmern. Und wie heißt die Frau, die weiß, wo eine andere Frau sich aufhält? Das habe ich mir notiert, Malone. Augenblick, den Zettel habe ich irgendwo. Egal, ist alles auch in meinem Kopf gespeichert, muss ich nur abrufen. Es genügt, wenn ich laut das Alphabet durchgehe. A... Kommt nichts. B. Da ist etwas. Ja. Bambenbeleidigung. Aber das ist nicht das, wonach Sie suchen. Also, C. Es dauerte unendlich lange. Und erst als er das Alphabet ein drittes Mal durchging, stieß er in seinem Gehirn auf einen Hinweis. Bei Z fiel ihm ein, dass er den Zettel in seine Agenda gelegt hatte. Auf dem Zettel entzifferte er mit Mühe den Namen. Katie Gallagher lebte in einem Hochhaus und an der Tür prangte ein Schild, das vor einer Hellseherin warnte. Ja, ich bin Hellseherin. Schon seit über 10 Jahren. Dann würde es mich interessieren, wo sich jetzt gerade Willi aufhält. Der hübsche Wal aus dem gleichnamigen Film. Emotionen sind wichtig. Es genügt nicht, dass Sie sich für diesen Willi interessieren. Es muss eine starke emotionale Bindung da sein, die dann auf mich überspringen kann. Emotionale Bindungen sind also kleine Flöhe, die von Mensch zu Mensch springen. Emotionen lösen in mir Prozesse aus, die zu Hellsicht führen. Und was haben Sie gestern Nacht gesehen? Eine Frau, die entführt wurde, vor einer Bibliothek. Verblüffend. Und wo ist die Frau jetzt? Woher soll ich das wissen? Sie sind die Hellseherin. Ich bin bloß der staunende Meloni. Ich habe keine emotionale Bindung zu dieser Frau. Sie etwa? Weshalb haben Sie die Entführung hellsichtig gesehen, wenn sie nichts mit dieser Frau verbindet? Ich war gestern vor der Bibliothek, als es geschah. Sie waren Augenzeugin. Das habe ich schon der Polizei alles erzählt, aber der Beamte hat sich nur ein paar Notizen gemacht. Was war das für ein Wagen, in dem die Frau entführt wurde? Eine ältere Limousine, ein Franzose, Renault wahrscheinlich, ein roter Wagen. Wer saß am Steuer? Das habe ich nicht gesehen. Ich sah nur, wie die Tür aufging, dann eine Hand, sie packte den Arm der Frau und schon war sie weg. Die Frau wehrte sich nicht gegen die Entführung. Ich glaube, jemand richtete eine Waffe auf sie. Sie glauben? Genau habe ich es nicht gesehen. Jetzt aber genug. Wenn Sie etwas über den Willi wissen möchten, muss ich mich konzentrieren. Bitte berühren Sie meinen Bauch. Ich will aber nichts über Willi erfahren. Dann verschwinden Sie. Ich erwarte eine Kundin. Sie sucht seit 20 Jahren nach ihrem Wellensittich. Leben Wellensittich überhaupt so lange? Die Frau möchte wissen, was aus ihm wurde und wo er starb. Es gibt Freundschaften zwischen Mensch und Tier, die den Tod überdauern. Sie dürfen jetzt meinen Bauch wieder loslassen. Wenig später steckte ich in einem defekten Lift. Eine Stunde später wurde ich befreit und durfte die 11 Stockwerke zu Fuß nach unten gehen. Als ich in ein Tram stieg, klingelte mein Handy. Und ein Mann regte sich fürchterlich darüber auf, dass es ständig klingelt, wenn er im Tram sitzt. Ich erfuhr, dass die Polizei eine Leiche gefunden hatte, die eine Besonderheit aufwies. Ein Radfahrer fand die Leiche. Üble Sache, Maloney. Mehrere Messerstiche. Als wir uns die Leiche genauer ansahen, entdeckten wir die Zahlen. Auf der Innenfläche der linken Hand? Genau, Maloney. Zuerst vermuteten wir einen Geheimcode. Doch einer unserer jüngeren Mitarbeiter kam auf die Idee, die Zahlen in sein Handy zu tippen. Und schon hatte er den schlechtesten Detektiv der Stadt am Draht. Frau Birnstiel notierte sich meine Handynummer, bevor sie entführt wurde. Die Leiche sieht aber ganz und gar nicht nach einer Frau Birnstiel aus. Sie sieht nicht mal nach einer Frau aus. Anatomisch gesehen ist das ein Mann, Maloney. Leider wurde die Leiche bereits ins Gerichtsmedizinische Institut überführt, aber ich kann Ihnen ein paar Fotos zeigen. Aber das gibt es nicht. Das ist ein Mann und ich kenne diesen Mann. Das habe ich beinahe vermutet, Maloney. Unbekannte werden sich kaum mit ihrer Handynummer auf der Hand erstechen lassen. Ich schaute mir das Gesicht des Toten noch einmal an. Es war zweifellos jener Mann, der mich vor der Bibliothek überfallen hatte. Weshalb aber kam meine Handynummer von der Hand meiner Klientin auf die Hand des Toten? Ein sonniger Tag brachte auch nicht viel mehr Licht in den Fall. Dafür besuchte mich eine Hellseherin. Sie war aufgeregt und hatte keine übersinnliche Ausstrahlung, dafür aber sehr sinnliche Rundungen. Das geht zu weit. Damit will ich nichts zu tun haben. Soll ich meine Hand auf ihren Bauch legen, damit sie sich beruhigen? Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Wer behauptet denn so etwas? Etwa die böse Polizei? Ich hätte mich nie auf so etwas einlassen sollen. Wenn Sie weiter in den Rätseln reden, wird nie etwas aus uns, glauben Sie mir. Sie müssen mir helfen. Ich will nicht als Komplizin im Gefängnis landen. Jetzt aber mal schön der Reihe nach. Was möchten Sie dem guten Maloney gerne mitteilen? Ja, sie bat mich um einen Gefallen. Da schau her. Sie kennen die hoffnungsvolle Autorin. Ihr Buch lief miserabel. Da kam sie auf die Idee mit der Entführung. Und ich sollte den dummen Zeugen abliefern. Es lief alles wie geplant. Ich fuhr den Wagen, sie stieg ein und schon war sie entführt. Klaus gab sich als Zeugen aus und ich ging am nächsten Tag zur Polizei. Klaus ist der Mann, der ermordet aufgefunden wurde? Damit habe ich nichts zu tun. Klaus ist von Yasi bezahlt worden. Er ist ein Verbrecher, einschlägig vorbestraft. Er sollte sich bei Ihnen melden und ein Lösegeld verlangen. Was der gute Klaus aber nicht gemacht hat, vermutlich hinderten ihn ein paar Messerstiche daran. Ich kann mir das alles nicht erklären. Weshalb sollte Yasi Klaus umbringen? Vielleicht, weil ein Mord noch etwas spektakulärer ist als eine Entführung. Heute sind die Zeitungen voll mit der Geschichte. Wetten, dass Frau Birnstiels Buch eifrig gekauft wird? Nein, so weit würde Yasi nicht gehen. Es muss etwas Unvorhergesehenes passiert sein. Wussten Sie, wo sich Frau Birnstiel versteckte? Ja, im Wochenendhaus von diesem Bibliothekar. Theophil Blatter. Er ist in Yasi verliebt. Er würde alles für sie tun. Auch mit dem Messer fremde Männer vom Leben in den Tod befördern? Yasi kann es nicht gewesen sein. Was ist eigentlich mit Ihrer hellseherischen Gabe passiert? Weshalb sehen Sie nicht, wo Frau Birnstiel steckt? Ich habe es versucht, die ganze Nacht. Aber da ist nichts. Ich mag gar nicht daran denken, was das bedeuten könnte. Dass Frau Birnstiel ebenfalls tot ist. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Alles nur wegen diesem blöden Buch. Ich habe es gelesen, es ist miserabel. Ja, sie überschätzt sich maßlos. Ich habe früher auch geschrieben. Eine Kurzgeschichte. Darin kommt eine junge Frau vor, die eines Morgens erwacht und wie ihre eigene Mutter aussieht. Ihre Mutter aber sieht wie die junge Frau aus. Dann kommt ein Mann und verliebt sich in die Mutter, die wie die Tochter aussieht. Und die Tochter, die wie die Mutter aussieht, ist eifersüchtig und tötet die Mutter, die wie die Tochter aussieht. Und die Tochter, die wie die Mutter aussieht, wacht aus ihrem Traum auf. Aber jetzt sieht sie tatsächlich wie die Mutter aus, weil sie nämlich die Mutter ist und nur geträumt hat, sie sei die Tochter, die wie die Mutter aussieht. Wie gefällt Ihnen diese Geschichte? Ich riet ihr, sich ein anderes Hobby zuzulegen. Im Büro des Verlegers klingelten mehrere Telefone gleichzeitig und Mitarbeiter wieselten wie fleißige Ameisen durch die Räume. Herr Tanner strahlte, als er mich sah. Ach, es ist unglaublich phänomenal, das schlägt alle Rekorde. Früher hieß es immer Sex Sells, heute muss es heißen Death Sells. Ach, das ist ein alter Hut, der Tod eines Autors ist immer bedauerlich, aber naja, es hilft der Auflage. Noch aber wurde die Leiche von Frau Birnstiel nicht gefunden. Es ist fantastisch, das ist besser als ein Doppelmord, ein Toter und die Autorin unter Mordverdacht. Ja, ihr Buch wurde heute schon 6000 Mal bestellt. Jetzt ist es ein Bestseller. Und alle freuen sich, nur der olle Meloni nicht. Na, ich rechne damit, dass sich Frau Birnstiel bei mir meldet, wenn sie noch lebt. Sie will garantiert einen zweiten Vorschuss. Und wenn sie sich nicht mehr meldet? Daran wage ich nicht zu denken. Aus Marketinggründen wäre es allerdings wünschenswert, wenn die Leiche erst in ein paar Wochen auftaucht. Naja, ich bin kein Unmensch, aber wenn sie schon tot ist, dann könnte sie doch so sterben, dass es ihrem Werk nützlich ist, oder? Der Verleger klatschte in die Hände und animierte seine Mitarbeiter noch ein wenig schneller, die Anrufe entgegenzunehmen. Ich fuhr zurück in mein Büro und telefonierte ebenfalls. Es dauerte über 3 Stunden, bis ich wusste, wo sich das Wochenendhäuschen von Herrn Blatter befand. Es dauerte noch ein wenig länger, bis ich dort eintraf. Die Sirene verjagt alle Wildtiere. Das sind wir der Natur schuldig, Maloney. Sie verjagt auch alle Mörder. Wenn Frau Birnstiel diesen Mann getötet hat, dann wird sie sich kaum dort verstecken, wo sie sich vor dem Mord versteckt hat. Vielleicht ist alles ganz anders, als die Polizei denkt. Dieser Mord ist nicht gut für das Image der Polizei. Es wird so viel darüber geschrieben. Nur deshalb bin ich bereit, mit Ihnen in Gegenden zu fahren, in denen sich Wölfe und Malonys gute Nacht sagen. Da vorne ist was. Das sehe ich selber, Maloney. Seltsam ist nur, dass das Reh nicht reagiert. Ist es etwa schon gegen Polizeisirenen immun? Das ist kein Reh, das ist eine Frau. Und weshalb kriegt die Frau auf allen Vieren? Wahrscheinlich, um sie als Reh zu tarnen, damit sie nicht von Jägern erlegt wird. Es reicht, Maloney. Kümmern Sie sich um die Frau. Ich bleibe im Wagen. Frau Birnstiel sah ziemlich mitgenommen aus. Sie hatte Schürfungen an den Händen und Knien und eine Stichwunde im rechten Oberschenkel. Wir fuhren sie zurück in die Stadt, wo sie verarztet wurde. Am nächsten Morgen erzählte sie uns, was in dem Wochenendhaus geschehen war. Es lief alles nach Plan. Katie Gallagher fuhr mich zu dem Wochenendhaus und Klaus versorgte mich mit Lebensmitteln. Er schrieb sich Maloneys Handynummer auf die Handfläche, um ihn anzurufen. Zuerst aber wollten wir 2 Tage verstreichen lassen, damit die Medien auf den Fall aufmerksam wurden. Sie haben die Öffentlichkeit getäuscht. Sie haben die Polizei getäuscht. Und Sie haben Philipp Maloney getäuscht. Letzteres ist nicht weiter schlimm, aber für den Rest müssen Sie ins Gefängnis. Ich bin lieber gefangen und berühmt als frei und unbekannt. Diese Erkenntnis war Ihnen sogar einen Mord wert. Ich habe Klaus nicht getötet. Ich habe mit ihm geschlafen. Intime Details können Sie sich für die Boulevardmedien aufsparen. Uns interessieren nur Tatwaffe, Motiv und mildernde Umstände. Lassen Sie mich raten. Sie erhielten Besuch, als Sie mit Ihrem Komplizen schliefen. Theophil Blatter stürmte herein. Er war wie von Sinnen. Er schrie und tobte. Er sagte, dass er mich liebe, mich vergöttere. Und er begann, mit einem Messer auf Klaus einzustechen. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. Er stach auch auf mich ein. Es gelang mir zu fliehen. Ich versteckte mich im Wald. Und wo steckt der Mörder? Etwa auch im Wald? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur eines. Weg. Möglichst weit weg. Erst am nächsten Morgen realisierte ich, dass ich verletzt war und nicht mehr wusste, wo ich mich befand. Das ist wieder typisch. Ohne Handy sind die jungen Leute heutzutage aufgeschmissen. Früher lernten wir als Pfadfinder, wie man ohne Streichhölzer ein Feuer macht. Damit hätten sie uns Rauchzeichen zukommen lassen oder einen Waldbrand entfachen können. Dann wären wir auf sie aufmerksam geworden. Zwei Tage später wurde Theophil Blatter in einem kleinen Dorf in der Bretagne gefasst. Er trug ein signiertes Buch seiner geliebten Autorin auf sich. Der Verleger Tanner schenkte mir 200 Exemplare des mittlerweile zum Megaseller aufgestiegenen Werkes. Ich stapelte die Bücher in meinem Büro, bis die Papierabfuhr kam. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Bestseller, dritter und letzter Teil.